Deutschlandradio Kultur. Kulturtipp. Kraniche in Kassel. Seit einigen Jahren ist es im Gange, das Krautrock-Revival. Etliche Bands haben die experimentellen Klänge wiederentdeckt, mit denen Ende der 60er Jahre westdeutsche Musiker erst für mitleidiges Lächeln, dann für Bewunderung gesorgt haben. Musiker von Gruppen wie Neu, Can, Amondyl und auch von Kran. Die Ulmer spielen mit längeren und kürzeren Pausen seit 1970 zusammen. Letztes Jahr erschien Diamonds ihr aktuelles Album. Heute in Kassel, Kran. Die Krautrocker Kran live, heute Abend im Schlachthof Kassel, Ende Mai in Ulm und Stuttgart.